Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Ein Uhr, die Nachrichten. Inmitten wachsender Spannungen zwischen den USA und Venezuela hat es nach Informationen der New York Times ein Telefonat zwischen Präsident Trump und Staatschef Maduro gegeben. Dabei sei auch über ein mögliches Treffen gesprochen worden. Tags zuvor hatte Trump mit einem baldigen militärischen Vorgehen gegen mutmaßliche venezolanische Drogenhändler auch an Land gedroht. In den vergangenen Wochen hatten die USA bereits Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt, um dort nach eigener Darstellung den Drogenhandel zu bekämpfen. Bislang griffen die Streitkräfte wiederholt Boote an, auf denen sich nach Angaben Washingtons Schmuggler befunden haben sollen. Dabei wurden Dutzende Menschen getötet. In der Folge warf Maduro den USA vor, unter dem Deckmantel eines Einsatzes gegen Drogenhändler einen Sturz seines Regimes vorzubereiten. US-Präsident Trump hat angekündigt, den früheren Staatschef von Honduras, Hernández, zu begnadigen. Hernández war 2024 in den Vereinigten Staaten unter anderem wegen Drogenhandels zu 45 Jahren Haft verurteilt worden. Am Sonntag finden in Honduras Präsidentschafts-, Parlaments- und Bürgermeisterwahlen statt. Der US-Präsident rief die Menschen in dem mittelamerikanischen Land auf, den Kandidaten Asfura zu wählen. Trump drohte mit einem Ende der US-Finanzhilfen, sollte Asfura die Präsidentenwahl in Honduras nicht gewinnen. Wegen der geplanten Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation werden heute in Gießen mehrere Zehntausende Menschen zu Protesten erwartet. Polizei und Stadtverwaltung rechnen mit rund 30 Demonstrationen, Kundgebungen und Mahnwachen. Ein Bündnis hatte angekündigt, Zufahrtswege zur AfD-Veranstaltung zu blockieren. Die Polizei wird mit tausenden Kräften im Einsatz sein. Im Mittelpunkt der zweitägigen Gründungsveranstaltung stehen Satzungsfragen und die Wahl einer neuen Führung. Als Favorit für den Vorsitz gilt der AfD-Landtagsabgeordnete Hohm aus Brandenburg. Vom dortigen Landesverfassungsschutz wird der 28-Jährige als rechtsextremistisch eingestuft, was Hohm als politisch motiviert zurückweist. Die frühere AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative hatte sich im Frühjahr aufgelöst, nachdem sich die Partei von ihr getrennt hatte. Das Menschenrechtsbüro der UNO hat sich bestürzt über ein Video geäußert, das die Erschießung zweier Palästinenser durch israelische Sicherheitskräfte im Westjordanland zeigt. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die beiden Männer erschossen werden, während sie auf dem Boden liegen. Ein Sprecher des Menschenrechtsbüros erklärte, dies wirke wie eine Exekution. Zudem bezweifelte die UNO-Einrichtung die Glaubwürdigkeit einer von Israel angekündigten Untersuchung des Vorfalls. Israelischen Angaben zufolge handelte es sich um zwei gesuchte Männer, die gestern bei einem Einsatz in Jenin festgenommen werden sollten. Ihnen wurde vorgeworfen, Mitglieder eines palästinensischen Terrornetzwerks zu sein. Israelische Medien berichten unter Berufung auf die Sicherheitskräfte, die Männer hätten sich Anweisungen widersetzt und seien daraufhin erschossen worden. Eine Einheit des Justizministeriums habe nun eine Untersuchung wegen eines möglichen Fehlverhaltens der Einsatzkräfte eingeleitet. Der Flugzeughersteller Airbus hat über Softwareprobleme bei tausenden Maschinen seiner A320-Familie informiert. Wie das Unternehmen mitteilte, könne es durch intensive Sonnenstrahlung zu Schäden an Softwaredaten kommen. Die Software sei wichtig für die Steuerung der Flugzeuge. Daher müsse eine neue Software aufgespielt werden. Airbus erklärte, dies müsse noch vor dem nächsten Flug durchgeführt werden. Branchenkreisen zufolge sind rund 6.000 Flugzeuge betroffen. Zahlreiche Fluggesellschaften weltweit berichteten, dass wegen der notwendigen Software-Updates mit Beeinträchtigungen der Flugpläne gerechnet werden müsse. Die Lufthansa erklärte, möglicherweise werde es über das Wochenende zu einer kleinen Zahl von Flugausfällen und Verspätungen kommen. Das Wetter. Nachts zeitweilig etwas Regen, Temperaturrückgang auf 8 bis 3 Grad im Nordwesten, im Südosten häufig leichter Frost mit erhöhter Glatteisgefahr durch gefrierende Nässe. Am Tage im Osten und Südosten abziehender Regen und bei wechselnder Bewölkung meist trocken. Im Westen und im Nordwesten vereinzelte Schauer, 0 bis 12 Grad, mit den niedrigsten Werten im Südosten. Die weiteren Aussichten:

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Zwei Uhr, die Nachrichten. Die Ukraine sollte aus Sicht des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán nach einem Ende des Krieges als eine Art Pufferstaat zwischen Russland und der NATO fungieren. Das sei die einzige mögliche dauerhafte Lösung, sagte Orbán der Welt am Sonntag. Nach seinen Vorstellungen behielte Russland ein Territorium, das auf einer internationalen Friedenskonferenz auszuhandeln sei. Alles westlich dieser Linie bis zur östlichen NATO-Grenze bildete dann das Territorium des ukrainischen Staates. Die Allianz und Russland sollten sich in diesem Zusammenhang auch auf Umfang und Ausstattung von begrenzten ukrainischen Streitkräften einigen. Orbán hatte sich gestern in Moskau mit Kreml-Chef Putin getroffen. Dort kündigte er an, auch weiterhin Öl und Gas aus Russland zu kaufen. Dies bilde die Grundlage der ungarischen Energieversorgung. Russland hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch als sogenannte unerwünschte Organisation verboten. Einen Grund für das Verbot nannte die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau nicht. Die Behörden können Mitarbeiter der Organisation von nun an strafrechtlich verfolgen. Gleiches gilt für Menschen, die Geld an die Vereinigung spenden. Human Rights Watch selbst wertete den Schritt als weiteres Zeichen für Repressionen durch den Kreml. Die Organisation wirft Russland regelmäßig Unterdrückung Andersdenkender und Kriegsverbrechen in der Ukraine vor. Moskau geht seit Jahren hart gegen Kritiker, Journalisten und Aktivisten vor. Seit Inkrafttreten eines entsprechenden Gesetzes wurden bereits mehr als 275 Gruppen auf die Liste unerwünschter Organisationen gesetzt. Darunter sind etwa auch Transparency International und die Umweltschutzorganisation WWF. Inmitten wachsender Spannungen zwischen den USA und Venezuela hat es nach Informationen der New York Times ein Telefonat zwischen Präsident Trump und Staatschef Maduro gegeben. Dabei sei auch über ein mögliches Treffen gesprochen worden. Tags zuvor hatte Trump mit einem baldigen militärischen Vorgehen gegen mutmaßliche venezolanische Drogenhändler auch an Land gedroht. In den vergangenen Wochen hatten die USA bereits Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt, um dort nach eigener Darstellung den Drogenhandel zu bekämpfen. Bislang griffen die Streitkräfte wiederholt Boote an, auf denen sich nach Angaben Washingtons Schmuggler befunden haben sollen. Dabei wurden Dutzende Menschen getötet. In der Folge warf Maduro den USA vor, unter dem Deckmantel eines Einsatzes gegen Drogenhändler einen Sturz seines Regimes vorzubereiten. Bei einem Einsatz israelischer Bodentruppen im Umland der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mehrere Menschen getötet und etliche verletzt worden. Die israelische Armee nahm dabei nach eigenen Angaben zwei Verdächtige im Ort Beit Jin fest, die Raketenangriffe auf Israel geplant haben sollen. Dabei sei es zu einem Schusswechsel gekommen, in dessen Verlauf Israels Soldaten Unterstützung aus der Luft erhalten hätten. Syrischen Behördenangaben zufolge wurden mindestens 13 Menschen getötet. Das syrische Außenministerium verurteilte den Einsatz als kriminellen Angriff und warf den israelischen Streitkräften ein Massaker vor. Wegen der geplanten Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation werden heute in Gießen mehrere Zehntausende Menschen zu Protesten erwartet. Polizei und Stadtverwaltung rechnen mit rund 30 Demonstrationen, Kundgebungen und Mahnwachen. Ein Bündnis hatte angekündigt, Zufahrtswege zur AfD-Veranstaltung zu blockieren. Die Polizei wird mit tausenden Kräften im Einsatz sein. Im Mittelpunkt der zweitägigen Gründungsveranstaltung stehen Satzungsfragen und die Wahl der neuen Führung. Als Favorit für den Vorsitz gilt der AfD-Landtagsabgeordnete Hohm aus Brandenburg. Vom dortigen Landesverfassungsschutz wird der 28-Jährige als rechtsextremistisch eingestuft, was Hohm als politisch motiviert zurückweist. Die frühere AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative hatte sich im Frühjahr aufgelöst, nachdem sich die Partei von ihr getrennt hatte. Das Wetter. Nachts zeitweilig etwas Regen, Temperaturrückgang auf 8 bis 3 Grad im Nordwesten, im Südosten häufig leichter Frost,

Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle Die Sphinx von Delft, eine lange Nacht über den Maler Johannes Vermeer. Eine Sendung von Berit Hempel.